Ja, da habe ich ja heute einen ganz besonderen Tag hier heute erwischt. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und das auch so jetzt mit Ihnen miterleben konnte. Es ist einfach schön, wenn man das erlebt, wie Gemeinde gelebt wird. Wir haben heute einen Text, wir haben ihn schon in der Einleitung im Wochenspruch gehört. Ein Text, der uns nach der Perikopenordnung vorgegeben ist. Es ist ja immer schwierig für jemanden, der so von außen kommt, was predigst du? Und wenn dann so ein Text einfach vom Losungsbuch hier schon vorgegeben ist, dann denke ich, ist es manchmal ganz gut und wertvoll. Ja, wir haben heute Morgen also ein Wort aus der Bergpredigt, wie der Matthäus das uns aufgegeben hat im Kapitel 5, also ganz am Anfang der Bergpredigt, in den Versen 1 und 2 und 13 bis 16. Ein Wort ganz am Anfang dieser ganz gewaltigen Aussagen Jesus. Und da sagt der Matthäus, als er, Jesus, das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und dann weiter, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, das ist so ein Wort. Da zieht also Jesus, wir haben das ja eben schon in der Schriftlesung gehört, da zieht Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa. Und wie vielen Menschen hat er dort schon geholfen? Diese Kunde von ihm und was er tat, die ging durch das ganze Land. Die Menschen strömen ihm nach, um ihn zu erleben. Oft auch einfach sind sie gekommen, um geheilt zu werden, und das geschah in vielfältiger Weise. Und Jesus predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Diese so gewaltige Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen, die predigt er. Und er taucht durch diese Frage auf, wie wird das denn weitergehen mit diesen vielen, vielen Menschen? Was machen wir denn da? Und dann heißt es hier in unserem Text, und Jesus sah das Volk. Jesus sah das Volk. Der sieht die Menschen dort sitzen. Und das bedeutet immer, die Menschen sind Jesus nicht egal. Sie sind ihm nicht egal. Matthäus sagt einmal von Jesus, das Volk jammerte ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Nein, die Menschen sind ihm eben nicht egal. Er sieht die Zerrissenheit, die Nöte, die Finsternis, in der die Menschen leben. Es ist ihm nicht egal, was aus ihnen wird. Das ist Jesus. Und sie brauchen Hilfe, um rauszukommen aus ihrer Dunkelheit. Sie brauchen Hilfe zum Leben. Und das ist das, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Und eine riesige Aufgabe liegt da vor ihm. Eine Aufgabe für ihn bis zur Selbstaufgabe. Und dann hat er so seine paar Jünger, seine Nachfolger um sich geschart. Sie braucht Jesus und er will sie gebrauchen, damit dieser Auftrag, das Evangelium in seiner ganzen Fülle und in seiner Größe in die Welt hinausgeht und ganz konkret die Menschen erreicht. Aber seine Jünger damals, und das gilt auch bis heute, brauchen einfach Anweisung, brauchen Hilfe. Wie machen wir das eigentlich? Sie brauchen Aufklärung, sie brauchen auch Zusagen von Jesus, wie diese Zusage, wie wir es eben gehört haben, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber damit dieser Auftrag gelingt, brauchen sie Hilfe, Anweisung. Und dann heißt es hier so schön, und Jesus setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie. Ja, um sie geht es also, um diese Jünger. Und das sind die Menschen, die reagiert haben auf Jesus, als er sie ansprach, komm, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann heißt es hier, und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Und das ist schon etwas Besonderes, man könnte fast sagen wie ein Abenteuer. Ein Wagnis, wirklich alles zurückzulassen, was an Sicherheiten das Leben ausmacht. Und sich dann diesem Jesus anzuvertrauen, ohne genau zu wissen, was mich eigentlich erwartet oder was er, Jesus, von mir erwartet. Nur Nachfolge, volles Vertrauen in diesen Jesus. Aber Jesus will eben, dass seine Leute wissen, dass sie also nicht im Unklaren sind, auf was sie sich eigentlich einlassen dabei, Nachfolger zu sein, mit allen Konsequenzen. Und so hat Jesus seine Leute um sich geschart und er beginnt dann in vielfältiger Weise, ihnen das Leben mit ihm zu erklären, einfach deutlich zu machen, was Jünger Jesu sind, oder sein sollen oder auch sein dürfen. Und dabei erleben die Jünger eben nicht so eine Predigt von oben herab, ihr müsst und ihr sollt, sondern sie erleben den Bergprediger. Sie erleben den Bergprediger Jesus, den, der sie in die Nachfolge gerufen hat. Ihn lernen sie kennen, denn was wussten sie schon von ihm? Und was er ihnen sagt, was er ihnen sehr deutlich sagt, auch so als Anweisung zum Leben, das ist ganz klar verständlich. Es ist eindeutig. Es ist wahrhaftig. Manches auch ganz radikal dabei, doch in allem so voller Liebe. Ich will euch helfen. Ja, ich will euch helfen auf eurem Weg, dass ihr vorankommt. Und dann kommt eben diese große Aussage so ganz direkt an die Jünger gewandt. Und das gilt bis heute. Da hat sich nichts dran geändert für alle seine Nachfolger Jesu. Und das ist diese zentrale Aussage, weil sie das Leben in der Nachfolge Jesu ausmacht. Und für Jesus ist das ganz besonders wichtig, dass die Jünger dieses wissen. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ja, sie, die Jünger, sind damit gemeint. Und wenn man sich dieses Häufchen seiner Jünger damals bis zu uns ansieht, es ist kaum vorstellbar. Unvorstellbar, und doch ist es so, weil Jesus das sagt. Und zwar in ganz großer Bestimmtheit. Paulus sagt das später einmal, nicht viele Weise und Mächtige, Angesehene hat Gott erwählt, sondern er sagt, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Ja, ihr seid es, sagt Jesus. Und ich könnte mir denken, dass wenn die Jünger, die das damals so gehört haben, die waren ganz schön erschrocken. Ihr seid. Und wenn wir uns angucken und wenn ich mich angucke, dann denke ich, wie kann das angehen? Würden wir das nicht genauso sehen wie die Jünger damals? Wieso? wir diese Frage, wieso wir? Aber Jesus, auch wenn wir dich so wenig erst kennen, und du kennst uns doch, warum dann wir? Und der Petrus sagt das später einmal zu Jesus, und so mancher von uns würde das wahrscheinlich ganz genau sagen: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wieso sagst du, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt? Was haben wir, dass wir das sind? Was stellen wir schon in dieser Welt dar? Und Jesus sagt nicht zu ihnen, ihr solltet aber Salz und Licht sein. Nein, das sagt er nicht. Und er sagt auch nicht, ihr müsst aber Salz und Licht bei euch haben, so mit dem Hinweis, und wenn ihr es dann mal gebrauchen solltet, dann benutzt das. Nein, Jesus sagt ganz deutlich, ihr seid. Wieso, was, ja, wer macht eigentlich die Jünger so anders, so einmalig? Ja, einmalig. Und das gilt doch für uns ganz genauso. Für uns, die wir hier versammelt sind. Da ist Jesus, der mit seinen Jüngern zusammensitzt. Und wenn wir verstehen sollen, warum das so ist, dann müssen wir unseren Blick richten auf Jesus, auf ihn. Er hat uns doch genauso wie die Jünger damals in die Nachfolge gerufen. Da ist nichts anders gewesen. Und das ist nicht irgendwer, der auf irgendwelche Leute angewiesen sei, wie wir es sind, sondern das ist der Herr, von dem der Johannes schreibt, die Welt ist durch ihn gemacht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er ist es, dieser Herr, der die Versöhnung mit Gott, dem Vater im Himmel, geschaffen hat, durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Und dies ist das größte Geschenk an die, die an ihn glauben. Er nahm den Tod und gab das Leben. Er nahm den Tod und gab das Leben. Er schenkte Frieden mit Gott statt Streit mit ihm. Vergebung, Versöhnung in unserem Leben. Gnade statt Verdammung. Unendliche Liebe statt Hass. Und nicht zuletzt, Jesus gab uns das Recht, Gottes Kinder zu sein. Welch ein Geschenk. Und Paulus sagt zu denen, zu diesen Menschen sagt er, ihr wart Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Von Gott erwählt, zugehörig zu Jesus, dem Herrn aller Herren. Das ist das. Ja, das haben wir, weil er es uns geschenkt hat. Und das sind wir, Salz und Licht in diesem Herrn. Auch wenn es kaum zu glauben ist. Aber was wir sind und was wir haben, und das gilt für alle unsere Bereiche, haben wir nicht nur für uns bekommen, sondern immer zum Weitergeben, zum Verschenken. Und wir sind bestimmt von Gott, Salz und Licht der Welt zu sein, einfach ein Wunder, als tragende Kraft in dieser Welt, ob wir wollen oder nicht. Jünger Jesu sind das Salz der Erde, das Licht der Welt, und Jesus ist es durch seine Jünger in dieser Welt. Und auch das ist deutlich und klar, es gibt sonst niemand anders, der von sich sagen könnte oder von dem gesagt werden kann, Salz und Licht der Welt zu sein. Nein, es verfügt auch niemand anderes darüber. Jesus vertraut einfach seinen Leuten, ja auch uns, weil wir zu ihm gehören und weil er uns aus der Finsternis in sein Licht geholt hat. Und wenn Sie das mal überlegen, Salz ist das auf Erden unentbehrlichste Gut. Ohne Salz kann die Erde nicht leben. Und dieses Bild benutzt nun Jesus für seine Leute. Er zeigt am Salz das Amt, ja, die Bestimmung. Und Salz behält seine Eigenschaft eben nicht für sich. Wohin dieses Salz kommt, es bleibt niemals ohne eine Wirkung. Und das ist eben unser Amt. Das ist das Amt, was uns aufgetragen ist. Und damit aber auch eine große Wirkung. Aber wie das geht, so ganz selbstverständlich, Salz zu sein, es ist einfach, Nachfolger Jesu zu sein. Nachfolger Jesu zu sein. Und damit auf Jesus hinweisen, auf ihn hinweisen. Im Hebräerbrief heißt es einmal, lasst uns aufsehen auf Jesus. Man fragt sich ja, wie lernen wir eigentlich das? Wie geht es? Wer geht uns voran? Lasst uns aufsehen auf Jesus, so lernen wir von ihm. Ja, er liebte die Menschen. Das war das Motiv. Jesus half ihnen wieder auf. Er zeigte mit Liebe und Klarheit, aber auch Versagen auf. Er vergab und er schenkte Versöhnung. Er redete nicht Falschzeugnis. Er sagte die Wahrheit. Und er sagte und lebte Gottes Wort weiter, weil es Gottes Reden, seine Botschaft an die Menschen ist. Jesus erklärte das Evangelium, diese so frohe und diese freimachende Botschaft. Er redete ganz natürlich von seinem Vater im Himmel. Er hatte Zeit für die Bedrückten, die Kaputten. Er war gerecht in seinem Tun. Er opferte sich für die Menschen. Und das alles aus Liebe zu ihnen und zu seinem Vater im Himmel. Ja, er brachte sogar die Menschen, die ihn zum Tode verurteilt hatten, im Gebet vor seinen Vater. Und doch in allem keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Es gibt nur einen Weg zu Gott zurück. Er sagt, ich bin der Weg. Nachfolge, das ist also aufsehen auf Jesus und von ihm lernen. Von ihm lernen, was er tut. Ja, so hat Gott der Schar seiner Jünger, dieser kleinen Schar seiner Gemeinde, das Schicksal der ganzen Welt anvertraut. Die Welt lebt von diesen paar Salzkörnern, als welche wir von Gott berufen sind. Nicht vorstellbar. Sie lebt auch von denen, die ihr auch von denen, und das haben wir eben hier jetzt auch so ein Stückchen weit miterlebt, die ihre Hände im Gebet zu Gott strecken. Nehmen wir das eigentlich jetzt, wenn wir das so hören, so ganz gelassen hin? Oder hat uns das irgendwo gepackt? Herr, was machst du da eigentlich mit mir? Was machst du da mit uns? Was mutest du uns zu? Oder aber, was traust du uns zu? Welch ein Vertrauen! Aber das ist doch das Große, und das haben wir doch auch in vielerlei Erfahrungen gesammelt. Jesus lässt seine Jünger nicht einfach so laufen und sagt, seht mal zu, wie ihr jetzt klarkommt, ich bin nicht mehr unter euch. Nein, er ist bei uns und beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Ja, sogar mit dem, was wir sagen sollen. An sich ist doch alles da. An sich ist doch alles klar, Salz in dieser Welt zu sein. Keine Fragen mehr, oder? Ja, und nun dieser Nachsatz, der uns da beschrieben wird. Wenn nun das Salz, so heißt es hier, nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Da ist alles da gewesen. Alles da gewesen, was Salz ausmacht und nun? Ja, so kann es sein, dass Salz nicht mehr salzt. Salz hat aufgehört, Salz zu sein. Jesus sagt, es ist zu nichts mehr Nütze, man kann es nur wegschütten, von den Leuten zertreten lassen. Welch ein Urteil! Salz, das den Geschmack des Salzen verloren hat, kann man nicht mehr aufarbeiten. Man kann das nicht regenerieren. Und das, was für den Erhalt der Erde von Gott vorgesehen war, ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist Gottes Urteil. Da ist dieses von Gott erwählt, berufen sein, begabt von ihm, ausgerüstet mit allem und dann doch zu nichts mehr zu gebrauchen. Und Jesus fragt, mit was soll man salzen? Es gibt keinen Salzersatz. Nein, den gibt's nicht. Entweder Salz oder nichts. Wertlos. Aber müssen wir Angst haben? Müssen wir Angst haben, dass wir so leben? Nein, aber ernst nehmen müssen wir dieses Wort. Ernst nehmen für uns ganz persönlich. Nur wir haben doch Jesus. Wir haben doch Jesus, den wir kennengelernt haben. Den Herrn aller Herren, den König aller Könige, der uns doch gesagt hat, komm, folge mir nach, bleibe an mir. Und er sagt das im Johannesevangelium Kapitel 15 vom Weinstock und den Reben, dann bringst du viel Frucht, wenn du an mir bleibst. Und das sind doch nicht nur die für alle diese großen sichtbaren Dinge. Wie viel geschieht auch im Leben der Gemeinde, so ganz im Verborgenen, im Stillen. Ja, wo gefaltete Hände sind und vieles andere, was nicht unbedingt sichtbar wird. Salz in der Suppe wird auch nicht sichtbar. Aber man schmeckt es, wenn Salz fehlt. Und genauso ist es mit der Feststellung Jesu, wenn er zu seinen Leuten sagt, ihr seid das Licht der Welt. Welch eine Dimension verbirgt sich dahinter, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Licht stammt von dem, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Jesus selber, das ist das Licht, das uns zum Licht der Welt macht. Und Jesus sagt einfach, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Kann es etwas Größeres geben, etwas Besseres? Und es gibt kein anderes wahres Licht auf dieser Welt, das hineinleuchtet in die Finsternis dieser Welt, auch wenn die Religionen dieser Welt das manchmal meinen. Sie seien das große Licht. Was scheint uns nicht alles als Licht und wie viele Irrlichter führen in die Irre? Das richtige Licht, das Licht der Welt, Jesus, ist das Licht, das uns Orientierung geben will, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Und das gilt für alle Menschen. Da ist keiner ausgenommen. Und Jesus will einfach seinen Leuten deutlich machen, wie wir als seine Lichter in der Welt Orientierung geben sollen. Ja, sagt Jesus, ihr seid es. Und das taucht in der Bibel doch immer wieder auf. Dem Jesaja ist schon von Gott gesagt, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Und das Gleiche greift der Paulus später auf, und gibt es den Ephesern mit, ihr seid Licht in dem Herrn. Wochenspruch. Lebt als Kinder des Lichts. Und an sich kann es doch nichts anderes sein, als dass wir dieses Licht gesehen werden. Ein Licht wird einfach gesehen. Und Jesus macht das deutlich dann an dieser Stadt, die auf dem Berge ist. Sie ist und bleibt sichtbar, nicht zu übersehen. Diese Stadt auf dem Berge. Aber wer sie sieht, weiß, ich bin auf dem richtigen Weg nach Hause. In die Geborgenheit hinein. Ein Ort der Zuflucht. Und ich dachte, als ich mich vorbereitete, was ist das doch für ein Bild für die Gemeinde Jesu? Welch ein Bild. Sind wir als Gemeinde so ein Ort, an dem man fliehen kann, so weithin sichtbar, bekannt? Kommen zu uns Menschen in diese Geborgenheit, nach Hause? Und Jesus macht das deutlich. Er macht das ganz deutlich, dass Gemeinde, und dazu gehören wir natürlich auch als Einzelne, die verborgen, unsichtbar sein will, keine Gemeinde mehr ist. Licht der Welt, sagt Jesus zu uns. Was geht da alles durch unseren Kopf, wenn wir dieses Wort Jesu wirklich an uns herankommen lassen? Und wir sind doch auch als Einzelne so ganz verschieden. So ganz verschieden, haben wir eben an der Reihe hier festgestellt. Von Gott gemacht aber und ausgestattet mit all den wunderbaren Gaben und Möglichkeiten. Und doch haben wir alle das eine, nämlich Christus in uns. Darin unterscheiden wir uns nicht. Aber wie sieht es dann mit uns aus als Licht? Sie kennen das Bild aus der Seefahrt oder auch aus der Luftfahrt. Da haben die Lichter in der Nacht eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Leuchtfeuer oder ähnliches. Alle haben nur das eine Ziel. Nur das eine Ziel. Wer sich nach ihnen richtet, kommt heil nach Hause in den Hafen oder in den Flughafen. Auch weil es viele, viele Irrlichter von Autos oder Häusern am Ufer gibt. Wer mal auf der Elbe gesegelt ist oder so, der weiß das, wie manche Dinge da einfach stören können. Es ist einfach wichtig, dass die Lichter, die uns nach Hause bringen wollen und sollen, klar und deutlich zu sehen sind. Und wissen Sie, das ist Gemeinde. Da gibt es so viele verschiedene Lichter. So viele verschiedene Lichter, die aber alle dazugehören, um Menschen sicher ans Ziel zu bringen. Diese Lichter sind eben unterschiedlich in ihrer Helligkeit, in ihrer Farbe, in ihrer Leuchtkraft. Manche beleuchten nur einen ganz kleinen Bereich. Manche blitzen oder blinken und es gibt welche, die leuchten einfach nur so vor sich hin. Und es gibt welche, ja, die erkennt man kaum, man nimmt sie kaum wahr und trotzdem gehören sie dazu. Alle diese Lichter sind völlig gleich wichtig. Welches schöne Bild für uns als Christen, Lichter der Welt zu sein. Jedes Licht ist von dem Erbauer und Planer des Leuchtturmes oder der kleinen Leuchttonne so eingesetzt, erdacht, in ein großes eingearbeitet, eingesetzt und hat eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Nein, das Licht erzeugen sie nicht selber. Das kommt aus einer großen Kraftquelle. Von dort wird es eingespeist. Und keines der Lichter darf sich einfach ausklinken und sagen, ich möchte heute nicht mehr leuchten. Das geht nicht. Sie sind alle in See- und Landebahnkarten vermerkt. Es geht ja um Menschen, die durch die Finsternis sicher nach Hause kommen sollen. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten. Und dieses Licht ist immer das Licht des Rufes Jesu. Orientierung zu ihm hin. Ja, lasst euer Licht leuchten. So sagt Jesus, damit sie eure guten Werke sehen und darüber euren Vater im Himmel preisen. Also ihm alleine, Gott zur Ehre. Und wie viel Mut macht Jesus damit seinen Jüngern, auch heute Morgen. Es geht nicht um uns, was bist du doch für eine tolle Leuchte. Nein, darum geht es nicht, sondern um die guten Werke. Und das können doch nur die sein, die unser Herr selber in uns angefangen hat, als er uns zum Licht der Welt machte. Und wir haben das Erste auch gehört, was dazugehört, Barmherzigkeit, Güte, Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und manchmal das ganz, ganz Unscheinbare. Die guten Werke sollen einfach gesehen werden. Die Geschenke an die Welt sind Geschenke aus der unsichtbaren Welt Gottes. Das gibt Gott von dem Vater des Himmels. Es geht nicht um die strahlende Gemeinde. Nein, darum geht es nicht. Es geht auch nicht um irgendwelche Tugenden, so als die guten Werke von Menschen, sondern es geht um den Herrn, um diesen Herrn, um Jesus, der am Kreuz auf Golgatha durch seinen Tod den Menschen die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Darum geht es. Und darum sagt Jesus das seinen Jüngern so eindringlich, so ganz eindringlich. Darum sind wir da. Sonst haben wir keine Aufgabe als Gemeinde, wirklich als Salz der Erde, als Licht der Welt, zu Gottes Ehre da zu sein. Und ich wünsche uns allen, dass Gott uns das schenkt und neu erkennen lässt. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Ach, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast, dass wir dein sein sollen. Was ist das für ein Wunder, zu dem großen, lebendigen Gott dazu zu gehören, Kinder Gottes zu sein. Und Jesus, du sagst uns in deinem Wort, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wenn wir dir nachfolgen. Und so hilf uns, diesen Blick immer wieder auf dich gerichtet zu haben, um von dir zu lernen, zu sehen, wie hast du das gemacht, wie bist du den Menschen begegnet. Und dass wir so, weil wir von deinem Licht ausstrahlen und dein Salz sind in dieser Welt, anderen Menschen auf den Weg zu dir verhelfen. Herr Jesus, das gib uns. Öffne uns unsere Hände, unsere Augen, alles das, was du uns an Gaben mitgegeben hast, dass wir Lichter in dieser Welt sind und Salz der Erde. Vielen Dank, dass du uns das anvertraust, dass du uns vertraust. Welch ein großer, guter Heiland und Herr bist du. Und danke, dass wir damit nicht alleine hier sind, sondern dass wir Menschen um uns haben, die diesen Weg mit dir gehen. Aber vor allen Dingen, dass wir dich haben als den Herrn und Heiland und dass du gesagt hast und versprochen hast, mit uns zu sein, wohin wir auch gehen. So segne du uns jetzt auch in dieser neuen Woche diesen Weg. Amen.